الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت بغيرة عن شوستر المدين إن شاء الله تعالى دستة سويت تال فن لأكلاهم فن أصول الثلاثة فن شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تي اس wichtig dass wir folgendes verstehen, weil wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass der Sheikh rahmahullah ta'ala gesagt hat, dass es verpflichtend ist für jeden Muslim und jede Muslima vier Dinge zu lernen. Yani keiner ist entschuldigt, wie Ibn Qasim rahmahullah ta'ala gesagt hat, über diese Dinge unwissend zu sein. Und wir hatten darüber gesprochen, was ist die erste Mas'ala? Die erste Mas'ala, nur kurz als Wiederholung, ist das Wissen. Und das Wissen ist die Kenntnis über Allah ta'ala und die Kenntnis über seinen Prophet und die Kenntnis über den Islam mit den Beweisen. Das ist das Erste. Und wir haben gesagt, das Wissen ist das islamische Wissen. Und wir haben erklärt, es gibt zwei Arten vom Wissen. Und wir haben gesagt, es gibt Wissen, das ist Fardu'ain. Das ist verpflichtend für jeden Muslim zu wissen. Und das ist das, was er braucht, um seine Religion zu lernen. Und das Zweite ist Fardu'kifaya. Und das ist das Wissen, wenn ein Teil der Muslime das macht, dann ist ein anderer Teil, oder ist der andere Teil davon, barakallahu fikum, befreit. Und zum Wissen, was verpflichtend ist, ist das Wissen über den Tauhid und das Wissen über, über das Gebet. Also alles, was du brauchst. Und das Wissen, was du jetzt nicht brauchst, ist besser, wenn du es lernst. Aber wenn du es nicht lernst und du brauchst es gerade nicht, bist du kein Sünder. Aber wenn du es lernst, hast du eine gute Sache gemacht und wisse, dass Allah ta'ala demjenigen, den er Gutes will, ihm Wissen im Dien gibt, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, den Allah Gutes will, den gibt er Verständnis im Dien. Das heißt, er gibt ihm Verständnis, richtiges Wissen, mit dem richtigen Verständnis, die Verinnerlichung und das Handeln danach. Und das nennt man Al-Ilm und Nafi', das ist das nützliche Wissen. Denn es gibt nützliches Wissen und es gibt Wissen, das nicht nützlich ist. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam suchte Zuflucht vor dem unnützigen Wissen, indem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Wissen, was nicht nützt. Und das Wissen, was nicht nützt, ist das Wissen, was du kennst, aber nicht danach handelst von Quran und Sunnah. Denn dieses Wissen ist ein Beweis gegen dich vor Allah ta'ala, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Quran hujjatun lak aw hujjatun alayk. Der Koran ist ein Beweismittel für dich oder gegen dich. Für dich, wenn du danach handelst natürlich, und gegen dich, wenn du danach nicht handelst. Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam war nur, dass der Koran ist entweder ein Beweismittel für dich oder gegen dich. Und das danach war die Erklärung von mir. Na'am. Und der Hadith ist authentisch. Und das unnützliche Wissen ist auch alles Wissen, was kein Mensch braucht und was von Allah subhanahu wa ta'ala fernhält. Und auch sündiges Wissen. Aber ich wollte auf das Wissen hinaus, das man kennt und nicht danach handelt. Nein. Was ein Beweismittel gegen uns ist, möge Allah ta'ala unser Wissen für uns und nicht gegen uns sein lassen. Und er hat gesagt, das Wissen, der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und wir haben gesagt, das Wissen ist das islamische Wissen, wie die Gelehrten sagen, und darunter Ibn Qasim al-Hanbali rahimahullah. Und er erklärt uns auch das Wissen, was hier gemeint ist, ist das Wissen über Allah. Yani das Wissen über Allah ist gemeint, das Wissen über den Tauhid. Das Wissen über Allah über den Tauhid. Das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala oder das Wissen über Allah ta'ala enthält man von zwei Quellen, den Koran und der authentischen Sunnah. Und das Wissen über Allah ta'ala beinhaltet vier Dinge. Also das Wissen über den Tauhid. Erstens, dass Allah ta'ala vorhanden ist. Zweitens, das Wissen über den Tauhid und seine Arten. Tauhid al-Rububiyyah, al-Uluhiyyah und Tauhid al-Asma'i wa-Sifat. Was al-Tauhid al-Uluhiyyah, Tauhid al-Rububiyyah und Tauhid al-Asma'i wa-Sifat ist, das werden wir insha'Allah ta'ala in den folgenden Unterrichten lernen. Und dann sagt er das Wissen über den Propheten. Yani, wer ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Und dass er ein Gesandter ist. Und der beste Mensch ist, aber nicht das Recht hat, angebetet zu werden, weil er ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dass sallallahu alaihi wasallam der Einzige ist, dem wir folgen. Tayyib. Und dass wir seine Gebote einhalten, Verbote fernhalten und nach der Scharia von Allah tabaraka wa ta'ala richten. Und zur Erkenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala gehört auch, dass wir wissen, dass Allah der einzige Ilah ist, der einzige Gott ist, der das Recht hat, angebetet zu werden und keiner Andere. Der Einzige, der das Recht hat, mit Wahrheit angebetet zu werden. Aber darüber werden wir inshallah ta'ala noch viel detaillierter sprechen, über diese ganzen Kenntnisse, die der Sheikh erwähnt. Und die Kenntnis über den Islam, haben wir gesagt, die Kenntnis über den Islam, yani die Kenntnis darüber, wie wir Allah tabaraka wa ta'ala anzubeten haben. Wir erkennen das durch den Koran und die Sunna. Denn Allah tabaraka wa ta'ala hat sich beschrieben, und wir dürfen Allah tabaraka wa ta'ala nur so beschreiben, wie er sich beschreibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und wir sind seine Schöpfung. Und er will subhanahu wa ta'ala, dass wir ihn einzig und alleine anbeten. Und er hat subhanahu wa ta'ala auch offenbart, wie wir ihn anbeten. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und genauso müssen wir wissen, wie Allah tabaraka wa ta'ala es möchte, dass wir ihn dienen. Und das lernen wir inshallah ta'ala. Mit der folgenden Aussage, wie er sagt, bil adilla, durch die Beweise, durch Koran und Sunna, erkennen wir, wie wir Allah ta'ala anzubeten haben. Nämlich durch das Buch Allahs und die authentische Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und durch die Beweise. Na'am. Dann sagt der Sheikh rahimahullah, والمسألة الثانية, die zweite Mas'ala ist al-amal bihi, das Handeln danach. Nämlich das Wissen muss erworben werden, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Streben nach dem Wissen ist Pflicht für jeden Muslim, yani für jeden Muslim und jede Muslima. Von Anas radiallahu anhu überliefert und ist authentisch. Und das Wissen wird erlangt für Allah tabaraka wa ta'ala, um nach dem Wissen zu handeln. Das ist das, was wir, barakallahu fikum, verstehen müssen. Deswegen sagen die Gelehrten, derjenige, der das Wissen hat, aber nicht danach handelt, ist schlimmer als der Jahil. Möge Allah ta'ala uns bewahren. Nein. Und deswegen möge Allah ta'ala uns den Erfolg geben, nach dem Wissen zu handeln. Und schau, dass du gerettet wirst vor Allah ta'ala, dass Allah ta'ala dich rettet vor der Hölle, indem du so viel handelst, wie du kannst. Und bitte Allah um Erfolg und Aufrichtigkeit. Nein. Denn wir streben das Wissen an, nicht nur für das Wissen, sondern dass aus dem Wissen Taten entspringen. Die Ulama haben gesagt, die Gelehrten des Islams haben gesagt, das Wissen ist wie der Baum. Und das Handeln nach dem Wissen sind wie die Früchte, damit wir das Paradies durch die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala und sein Wohlgefallen erlangen. Möge Allah uns für die Dawsul A'la schenken. Dann sagt der Sheikh rahimahullah, وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. Und die dritte Mas'ala ist das Rufen dazu, yani die Da'wa zu dem Wissen. Und die Da'wa ist der Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Buch und zu der Sunna seines Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam mit Aufrichtigkeit. Erstens, die Da'wa kommt erst wann, nachdem man Wissen gelernt hat, das Wissen verinnerlicht hat und nach dem Wissen handelt. Danach ruft man die Menschen zum Wissen. Tayyib. Und das ist der Weg der Gesandten und ihre Folge. Subhanallah. Und man fängt mit dem Wichtigsten oder sagen wir das Allerwichtigste und dann das Wichtigste und so weiter. Und das Allerwichtigste ist im Islam der Tawhid. Der Tawhid. Naam. Und die Da'wa, barakallahu fikum, hat Regeln. Und zu Da'wa gehört es, barakallahu fikum, dass man Wissen hat zu dem, was man ruft. Yani, zu der Sache, zu der du rufst. Denn du darfst keine Da'wa machen mit Unwissenheit. Und wie viele wollen Da'wa machen, aber sie haben kein Wissen. Deswegen ist haram, über Allah tabaraka ta'ala zu reden, von dem, wovon man kein Wissen hat. Und inshallah ta'ala, wenn Allah tabaraka ta'ala uns Erfolg gibt, werden wir darüber detaillierter reden, was sind die Regeln der Da'wa. Welche Eigenschaften muss der Da'i oder der Da'ia, der Rufer oder der Prediger oder die Predigerin haben, wenn sie Da'wa macht? Möge Allah ta'ala uns den Erfolg geben. Aber wir wollen inshallah ta'ala diese Erklärung so kurz halten, wie es geht. Dann sagt der Sheikh, und die vierte Mas'ala, As-Sabru ala al-Adha fi, die Geduld in Bezug auf den Schaden, der einen trifft, wenn man die Da'wa macht. Also wenn man zu Allah tabaraka wa ta'ala ruft. Und wisset, eine Da'wa, die nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist keine Da'wa. Wir rufen zu Allah tabaraka wa ta'ala, zu dem Buch von Allah tabaraka wa ta'ala und zu der Sunna des Gesandten Allahs. Das ist sehr, sehr wichtig. Wer zu einer Gruppe und einer Sekte ruft, ist von diesem Weg abgewandt. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Juden haben sich um 71 Gruppen gespalten, die Christen um 72 und diese Umma wird sich um 73 Gruppen spalten. Alle sind im Höllenfeuer bis auf eine. Und dann wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gefragt, wer ist diese eine Gruppe? Jetzt hört ganz genau zu, denn das ist der Weg zur Rettung. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen, die auf dem sind, was ich heute und meine Gefährten bin. Yani diejenigen, die meinen Weg und den Weg der Sahaba radiallahu anhum gehen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam machte einen Strich und sagte, das ist der Weg Allahs. Und machte Striche links und rechts und sagte, auf jedem Weg ist ein Shaitan, der zu seinem Weg ruft. Und deswegen, liebe Brüder, es gibt nur einen Weg. Das ist der Weg des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten. Und dass man nicht überschreitet und erneuert. Na'am, barakallahu fikum. Möge Allah tabaraka ta'ala uns den Erfolg geben. So sagt er, die vierte Mas'ala ist, die Geduld auf dem Schaden, der einen trifft, wenn man zur Da'wa ruft. Denn wisset, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich euch erbarmen, das ist der Weg der Gesandten und ihre Anhänger, ihre aufrichtigen Anhänger. Die besten Menschen haben Schaden erlitten, indem sie zu Allah tabaraka ta'ala gerufen haben. Und deswegen muss man Sabr haben. Und keiner hat Sabr und Erfolg, außer dem Allah tabaraka ta'ala Sabr und Erfolg gibt. In allem. Im Wissen, Streben und das Wissen richtig zu verstehen und zu verinnerlichen und danach zu handeln. Und die Geduld. Deswegen wisst, die Gelehrten sagen, derjenige, der die Dauer der Gesandten macht, er wird geprüft. Und er muss Geduld haben. Denn er ist mit einer großen, gewaltigen Angelegenheit gekommen. Beziehungsweise er hat sich mit der gewaltigsten Angelegenheit beschäftigt. Und die Menschen werden dich nicht alle akzeptieren. Und du wirst Schaden haben. Und deswegen habe Geduld. Was ist As-Sabr? Die Geduld, die Standhaftigkeit. Was ist As-Sabr? Die Geduld ist in Bezug auf drei, um es leicht zu machen. Erstens, die Geduld in Bezug auf die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Du brauchst Geduld, dass du Allah subhanahu wa ta'alas Gesetze einhältst und die Pflichten verrichtest. Zweitens, dass du geduldig bist und dich fernhältst von den Sünden. Und drittens, dass du geduldig bist in Bezug auf dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir bestimmt hat, dass du nicht deine Unzufriedenheit zeigst. Das ist gemeint. Sei es mit der Zunge, mit dem Körper, mit Kleidern und so weiter, indem du yani mit der Zunge sagst, warum ich und so weiter, und mit den Kleidern, dass du sie reißt, und mit deinem Körper, dass du dich schlägst und so weiter. Na? Und natürlich gibt es Arten von Geduld in diesem Bezug, aber wir wollen das allgemein lassen. Und dann sagt er, وَالدَّلِيل. Und der Beweis dafür, yani der Beweis für die vier Masail, die wir genannt haben, auf dem die Religion baut, erstens das Streben nach dem Wissen, dann das Handeln nach dem Wissen, dann, barakallahu fikum, die Dauer dazu und viertens die Geduld in Bezug auf das, was einen treffen wird. Und wir haben die Geduld auch erklärt. So sagt er, die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, yani Suratul Asr, wal Asr. Wal Asr, barakallahu fikum, ist die Zeit. Die Zeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auf sie geschworen, wegen ihrer Wichtigkeit. Und dann sagt er, wahrlich, innal insan, wahrlich, der Mensch, yani jeder Mensch, la fi khusr, ist im Verlust. Yani in Verlust und Irrtum. Illa alladhina amanu. Außer diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Yani den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Tawhid. Den vier Arten. Dass man nur Allah tabaraka ta'ala einzig und alleine anbetet. Und das sind die vier Arten, die wir erklärt haben. Und der Iman an seine Malaika. Also die Engel. Und der Iman an seine offenbarten Bücher. Und der Iman an seine Propheten und Gesandten. Und der Iman an den letzten Tag. Den jüngsten Tag und der Iman an das vorherbestimmte Gute und Schlechte von Allah tabaraka ta'ala und alles, was es beinhaltet. Das sind die sechs Säulen des Imans. Und der Iman hat eine spezielle Bedeutung, nämlich es ist die Verinnerlichung im Herzen die Aussage mit der Zunge, die Handlung mit den Körperteilen, er steigt durch die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala und sinkt durch die Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sündigt. Deswegen sagen wir, was die Salaf sagten, es gibt kein Iman außer mit Taten. Und der Iman ist nicht vorhanden, außer mit den Taten, die einem als Muslim mindestens machen. Yani, der Iman besteht nicht ohne Taten. Wie, wenn wir sagen, derjenige, der nicht betet, ist kein Muslim. Weil aus dem Iman muss entspringen die Tat. Derjenige, der den Islam annimmt und dann er betet nicht, ist kein Muslim. Wir reden nicht über denjenigen, der den Islam annimmt und kurz darauf später stirbt. Wir reden über jemanden zum Beispiel, der bezeugt die zwei Glaubensbekenntnisse und dann er betet eine lange Zeit nicht. Du siehst sie nach einer Woche, trotzdem er betet nicht. Ihn interessiert nicht, wie man richtig betet. Oder er hat gebetet ein Jahr oder mehr und dann hat er das Gebet wieder gelassen. Sei es auch für eine Woche oder weniger. Der ist Kafir geworden. Wa'iyadu billahi azza wa jal. Deswegen, es gibt keinen Imam außer mit Taten. Und wir reden über die Taten, die von den Taten sind, wo die Religion bleibt. Wenn man diese Dinge lässt, dann ist die Religion entfernt und darunter mindestens die zwei Glaubensbekenntnisse und barakallahu fikum das Gebet. Wir reden nicht über die Einzeltaten, die erwünscht sind. Na, und so sind sich die Salaf einig, kein Iman außer mit Taten. Na, dann sagt der Sheikh, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, Allahs Aussage, und sie verrichten rechtschaffene Taten. Das bedeutet ja nicht, dass es, wenn der Iman vorhanden ist, dann gibt es keinen Erfolg, erstens durch den Iman und zweitens durch das Handeln nach dem, was es beinhaltet. Tayyib, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat und verpflichtet hat und das, was Allah verboten hat, dass man fernbleibt. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, und sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz legen. Yani, den Iman, den Koran, die Sunna, die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sie einhält, dass man standhaft bleibt, dass man von den Sünden fernbleibt und dass man zu Allah tabaraka ta'ala ruft. Und Allah subhanahu wa ta'alas Aussage, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, und sich die Geduld, die Standhaftigkeit ans Herz legen, yani, indem sie sich gegenseitig sagen, bleibt standhaft und sich auch befehlen, die Pflichten, die Allah tabaraka ta'ala ihnen befohlen hat, zu verrichten. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen geboten hat. Und an erster Stelle mit der Tawhid. Und alles andere, was Allah tabaraka ta'ala befohlen hat. So hat Allah tabaraka ta'ala gezeigt in dieser Surah, Suratul Asr, dass jeder im Verlust ist, außer diejenigen, die vier Eigenschaften haben. Erstens, der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala und das, was es beinhaltet, was wir auch erwähnt haben. Zweitens, das Handeln danach, die rechtschaffenen Taten. Und die rechtschaffenen Taten beinhalten drei Bedingungen, damit sie bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Erstens, barakallahu fikum, der Islam. Allah akzeptiert keine Tat außer von einem Muslim, die er belohnt am jüngsten Tag. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah sagt auch in derselben Surah, in Surah Al-Imran, wer eine andere Religion außer den Islam will, so wird es von ihm nicht angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Er wird ewig in der Hölle sein. Dies bestätigt auch der Koran. Diejenigen, die ungläubig sind und Mushrikin sterben, sind ewig in der Hölle. Das liest man sehr oft. Und jeder, der nicht an Allahs Buch glaubt, ist ein Kafir und der nicht danach handelt. Und auch barakallahu fikum, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, keiner hört von mir. Er schwört bei dem, in dessen Hand seine Seele ist. Keiner hört von mir, von der Gemeinschaft, von Juden und Christen. Die Gelehrten sagen, jeder. Denn die Ayah bestätigt Allah tabaraka ta'ala's Ayah. Wo Allah tabaraka ta'ala sagt, Ya Yuhannas, inni Rasulullahi ilaykum jami'a. O ihr Menschen, ich bin euch ein Gesandter allesamt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin zu den Menschen allesamt gesandt. Nicht nur den Menschen, auch den Jinn. Also nicht nur Juden und Christen, sondern alle. Und glaubt nicht an dem, womit ich gesandt worden bin, den Islam, yani, und stirbt so, außer als ein Bewohner des Höllenfeuers. Yani, er wird ewig darin bleiben, wie es authentisch überliefert worden ist, in Sahih Muslim. So, erstens der Islam, zweitens, Barakallahu fikum, der Ikhlas. Und das ist der Tawhid. Also, dass man die Taten einzig und alleine Allah tabaraka wa ta'ala verrichtet. Nur Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen anstrebt. Das nennt man Ikhlas. Und nicht, dass die Menschen dich loben und die Menschen dich irgendwie von dir hören oder von dir sehen. Na? Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, oh ihr Menschen, macht aufrichtige Taten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert nur die aufrichtigen Taten. Und bei Imam Ahmad rahimahullah wird überliefert, im letzten Teil des Hadithes, wo er sagt, und wer die Taten der Akhira für die Dunya macht, der wird keinen Anteil in der Akhira haben. Das wird überliefert bei Imam Ahmad in seinem Musnad. Ja'ni, wer betet, um gesehen zu werden oder spendet, um gesehen zu werden und so weiter, er betet nur und verrichtet nur Taten, damit die Leute ihn loben, er wird im Jenseits keinen Anteil haben. Und Allah Ta'ala sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und ihnen wurde nichts anderes geboten, außer Allah aufrichtig in der Religion zu dienen. Und Allah sagt, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Allah gehört der aufrichtige Dien, die Religion. Nein. Und die dritte Bedingung ist Al-Mutaba'a, dass du genau so betest, fastest, glaubst, egal welche Tat machst, genauso wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und nicht erneuerst. Yani, du kannst nicht zum Beispiel Fajr, das Morgengebet, mit 3 Raka'a beten oder 1 Raka'a. Nein, du musst es 2 Raka'a beten und genauso beten wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, betet, wie ihr mich gesehen habt zu beten. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte von Aisha radiallahu anha, wo sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer etwas erneuert in unserer Angelegenheit, und die Angelegenheit ist die Religion, was nicht von ihm ist, yani vom Islam, so ist es abzulehnen. Yani jeder, der mit etwas Neues kommt, mit einer Bid'a, einer Erneuerung, so ist es abzulehnen. Egal in welcher Art von der Ibadah, ob sie mit den innerlichen oder äußerlichen Taten zu tun hat. Und auch Allah tabaraka ta'ala sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Yani mit dem Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist die Religion vollständig. Du kannst jetzt nicht kommen und etwas Neues bringen. Wie bestimmte Gruppen wie die Asha'ira, Mu'tazila und Jahmiya und so weiter, Murji'a, ihre Aqida und ihr Glaube ist abzulehnen, weil das widerspricht dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wer diese 3 Bedingungen erfüllt, seine Tat wird bei Allah tabaraka ta'ala insha'allahu ta'ala angenommen. طيب, dann sagt er, weiter, diese Sura beinhaltet, wie gesagt, 4 Themen. Das erste, der Iman, den hatten wir erklärt, den Glauben. Zweitens, die rechtschaffenen Taten haben wir auch erklärt. Drittens, die Dawa zum Wissen, hatten wir auch erklärt. Und viertens, die Geduld in Bezug auf den Schaden, der einen trifft in der Dawa und allgemein im Leben. Dann das letzte, Barakallahu fikum, was wir heute lernen, ist, er sagt, der Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagt, Imam Shafi'i ist der Bekannte von der Rechtsschule. Er heißt Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Und er ist von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist gestorben 204 nach der Hijra. Er sagte, rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Wenn Allah kein anderes Beweismittel auf seine Schöpfung herabgesandt hätte, außer diese Sura, dann hätte sie ihn gereicht. Dann hätte sie ihnen gerecht. Yani, das, was die Sura beinhaltet, in Bezug auf dessen, dass sie einen motivieren soll, am Dien Allah subhanahu wa ta'ala, yani am Islam festzuhalten, und der Iman an Allah tabaraka ta'ala, und die rechtschaffenden Taten, und der Ruf zu Allah tabaraka ta'ala, und die Geduld im Leben, und die Geduld in Bezug auf dessen, was einen trifft. Und das ist nicht gemeint, die Aussage von Imam Shafi, yani, diese Sura reicht als Herabsendung, gegenüber, also diese Sura reicht als Herabsendung, um alle islamischen Urteile klarzumachen, die Gesetze, nein, sondern das beinhaltet die Motivation und das, was gemeint ist. Aber das ist mit Sicherheit nicht genügend, dass es alle Gesetze zeigt, wie man betet, wie man fastet und so weiter. Na, barakallahu fikum, dann hören wir inshallah ta'ala hier auf. Alles, was ich am Richtigen gesagt habe, ist von Allah ta'ala's Hilfe. Und alles, was ich am Falschen gesagt habe, ist Allah und sein Gesandter davon los. Und ich und der Shaitan sind schuld. Und ich bitte Allah ta'ala um Verzeihung. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bleibt dran und verteilt das, damit die Menschen auch davon lernen und ihre Religion richtig praktizieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den Islam leben und sterben und auferwecken. Und möge Allah tabarak ta'ala uns al-Firdaus al-A'la als Heimstätte sein lassen. Amin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.